Was macht der Philosoph dort eigentlich den ganzen Tag im Hof? Fragt sich die fleißige Haushälterin. Der Junge ist doch nicht dumm, doch bringt er seine Zeit so rum. Er sitzt und er grübelt ein Loch in den Tag. Sie schmeißt den Müll in die Tonnen, kann sich im Vorab-Urteil sonnen. Weiß doch, der Junge ist krank. Mit lauter Sinnlosigkeit vergeudet er bloß seine Zeit. Im wirklichen Leben kommt er eh nicht weit. Von der Wahrheit des Philosophen kannst du dir nix kaufen, kannst dir die Liebe zur Weisheit ersparen. Doch das Leben des Philosophen kennt so viele Strophen, dass ich sie euch heute nicht vorsingen könnt. Denn in der Suche zur Wahrheit steckt ein Stück menschliche Freiheit, die einzige, die es vielleicht doch in Wirklichkeit gibt. Das Leben des Philodendron ist oftmals ein Kentern, ist eine gescheiterte Liebe, die nie versiegt. War Kant ein Pedant, war Schlegel ein Flegel, war Husserl ein Stusser und ist meine eigene Philosophie verkannt. Das Leben des Philosophen besteht nicht nur aus Tanzen und Schrufen, ist Leiden und Ringen mit Raum und mit Zeit. Und so leben wir dahin, mit viel Zweck und viel Sinn. Vielleicht mit zu viel Zweck, mit zu viel Sinn, doch das ist nicht schlimm. Ob wir arm oder reich, entscheidet kein Land überm Teil. Entscheiden wir selber und auch nicht jetzt gleich.